Hier ist wieder der Schulfunk auf NDR 3. Heute Nachmittag erzählen wir drei ganz verschiedene Geschichten. Die erste, das war der Hirbel, wird von Kindern gespielt. Die zweite, so um 15.16 Uhr, handelt vom Zauberlehrling und wird musikalisch dargestellt. Und die dritte, um 15.30 Uhr, ist wieder eine Geschichte aus dem Museumsdorf in Kloppenburg. Der Schulfunk für alle dann ab 16 Uhr beschäftigt sich mit den Problemen obdachloser Menschen. Kein Dach über dem Kopf. Doch nun zunächst unsere erste Geschichte. Sicher habt ihr früher alle mal Mutter und Kind gespielt. Und später in der Schule habt ihr dann bestimmt auch schon mal witzige oder aufregende oder gemeine Geschichten gelesen und gleich hinterher gespielt. Mit verteilten Rollen natürlich. Aber ein ganzes Buch? Lesen kann man das. Aber spielen? Doch, das geht. Eine vierte Klasse aus Hamburg hat das nämlich gemacht. Und zwar hatte die Klasse 4a das Buch »Das war der Hirbel« von Peter Hertling gelesen. Und das Schicksal des Hirbel hat die Schüler so gepackt und auch traurig gemacht, dass sie immer wieder von ihm reden mussten und gar nicht mehr vom Hirbel loskamen. Und als irgendeiner vorschlug, lasst uns doch den Hirbel mal spielen, da waren alle begeistert dabei. Wer der Hirbel eigentlich ist, das erzählen euch jetzt die Kinder. Der Hirbel ist ein krankes Kind und niemand will ihn haben. Und darunter leidet er auch sehr. Bei der Geburt hat Hirbel einen Hirnschaden bekommen. Nach der Geburt wurde er von der Mutter abgelehnt. Nun verbringt er sein Leben im Heim. Ja, das alles ging natürlich nicht spurlos an Hirbel vorbei. Er ist 9 Jahre alt und sieht aus wie ein 6-Jähriger. Hirbel konnte gar nicht lesen und schreiben. Aber komisch ist, er gewinnt beim Kämpfen jedes Mal. Er kann sehr schön singen. Seine Stimme ist wie eine Nachtigall. Hirbel konnte kämpfen und singen. Aber manchmal konnte er überhaupt nichts tun. Dann nämlich, wenn er seine Anfälle bekam. Die Ärzte haben gesagt, er ist unheilbar. Der Hirbel bekommt immer Kopfschmerzen. Dann kriegt er immer eine ganz fürchterliche Wut. Dann geht er meistens in seinen Schrank. Wenn er sauer ist. Der lässt da keinen rein und wenn jemand die Tür aufmachen will, beißt er und kratzt er. Ein bisschen könnt ihr euch den Hirbel jetzt vielleicht schon vorstellen. Aber wenn jemand denkt, der Hirbel sei doof, nee. Dass der überhaupt nicht doof war, zeigt euch die Geschichte von Hirbels Kampf gegen Herrn Schoppenstecher. Das ist der Hausmeister. Herr Schoppenstecher wollte das Gras mähen. Ehe das Gras gemäht wurde, mussten Kinder Steine aus dem Rasen lesen, weil Herr Schoppenstecher nicht wollte, dass die Mähmaschine dauernd kaputt ist. Herr Schoppenstecher war noch einmal in seine Wohnung gegangen. Wahrscheinlich, um Most zu trinken. Hirbel ging aus dem Haus in den Garten, holte sich vom Weg eine Handvoll Kiesel und verteilte sie säuberlich auf dem Rasen. Er merkte nicht, dass Herr Schoppenstecher, der ziemlich schnell getrunken hatte, schon wieder im Garten war und ihm zusah. Als Hirbel fertig war, schoss Herr Schoppenstecher auf ihn zu, packte ihn wortlos, legte ihn über den Holzblock, auf dem er das Holz hackte, und schlug mit beiden Händen auf ihn ein. Der Hirbel schrie nicht, er seufzte nur. Herr Schoppenstecher schlug lange. Dann stieß er ihn vom Holzblock und Hirbel blieb auf dem Boden liegen. Es tat ihm alles weh. Er konnte nicht aufstehen. Herr Schoppenstecher riss ihn hoch und flüsterte zornig, »Wenn du auch nur ein Wort sagst!« Aber der Hirbel brach wieder zusammen. Das beunruhigte Herrn Schoppenstecher. Er lief weg, holte einen nassen Lappen und legte ihn Hirbel aufs Gesicht. Er sagte, »Du verträgst doch Schläge. Du bist doch ein abgeschlagener Hund.« Hirbel ging es ein wenig besser. Jetzt spielte er den Verletzten. Er stöhnte immer lauter, wälzte sich hin und her und Herr Schoppenstecher geriet in große Angst. »Was soll ich bloß machen?« jammerte er. Das war dem Hirbel egal. Jetzt hatte er Herrn Schoppenstecher. Herr Schoppenstecher hob ihn auf und trug ihn in seine Wohnung. So lernte Hirbel Schoppenstechers Wohnung kennen. Frau Schoppenstecher war nicht da. Er legte Hirbel aufs Sofa. In der Wohnung roch es nach Most. Herr Schoppenstecher roch nach Most. Er beugte sich über ihn, blies ihm seinen Mostatem ins Gesicht und dem Hirbel wurde übel. »Steh auf, Bub«, flehte Herr Schoppenstecher. Hirbel dachte nicht daran, aufzustehen. Er sagte, »Wo sind Müller-Meyer?« Herr Schoppenstecher stellte fest, die braucht's jetzt nicht. Hirbel sagte, aber die Frau Direktorin. Da fuhr Herr Schoppenstecher zusammen. Er riss den Hirbel hoch und herrschte ihn an. Geh, du musst doch gehen können. Hirbel brach gekonnt zusammen. Er hätte nie gedacht, dass er Herrn Schoppenstecher so in der Hand haben würde. Und wie? Hirbel stöhnte großartig. Er begann am ganzen Leib zu zittern, verdrehte die Augen und ließ die Zunge aus dem Mund hängen. Herr Schoppenstecher fürchtete, der Hirbel könnte ihm unter den Händen wegsterben. Er rannte zum Zimmer hinaus und kam nach einer Weile mit der Direktorin zurück. Das Kind, sagte er kläglich und wies auf Hirbel, der sich am Boden liegend krümmte, winselte und das Weiß seiner Augen sehen ließ. Ein Anfall? Fragte die Frau Direktor. Jawohl, sagte Herr Schoppenstecher, ganz richtig, ein Anfall. Ich habe ihn gefunden, den armen Kerl. Hirbel fürchtete, dass sein Sieg doch nicht so ausfallen würde, wie er wollte, stand mit einem Satz auf, zeigte auf Herrn Schoppenstecher und rief, geschlagen, geschlagen hat er mich. Die Direktorin nahm ihn an der Hand, führte ihn hinaus, sagte, der Doktor komme gleich, er solle warten, und ging zu Herrn Schoppenstecher zurück. Hirbel hörte nicht, was sie ihm sagte, aber er war sicher, dass Herr Schoppenstecher ihn nie mehr verprügeln würde. Das hat er auch nicht mehr getan. Doch jedes Mal, wenn Herr Schoppenstecher den Hirbel sah, knurrte er wie ein gefährlicher Schäferhund. Hirbel hatte ihn besiegt. Puh, ganz schön aufregend, findet ihr nicht? Das meinten jedenfalls die Schüler aus der 4a, die diesen Abschnitt aus dem Buch deshalb spielen wollten. Und da haben wir genommen Hirbels Kampf gegen Herrn Schoppenstecher. Und da haben wir dann erst die wörtlichen Reden im Buch unterstrichen. Und so viel stand da eigentlich auch gar nicht in wörtlicher Rede. Und da mussten wir uns manchmal auch was ausdenken. Wir mussten richtig was umschreiben. Schwierig war auch immer die Einleitung zu sprechen, weil man so viel im Kopf behalten musste. Und wir haben auch hinterher darüber geredet, ob wir das richtig gespielt haben oder nicht. Ob es auch eigentlich so im Buch stand. Also, wörtliche Rede raussuchen, sich etwas ausdenken, manches umschreiben und das dann alles auch noch im Kopf zu behalten, ganz schön happig. Und irgendwie soll es nachher ja auch stimmen. Hört euch mal an, was die 4a aus der Geschichte Hirbels Kampf gegen Herrn Schoppenstecher gemacht hat. Hirbels ärgster Feind ist der Hausmeister, Herr Schoppenstecher. Dem will Hirbel mal wieder einen Streich spielen. Er ist gerade dabei, Kieselsteine auf den Rasen zu werfen, den der Hausmeister gleich mähen will. Aber da kommt ja schon Schoppenstecher. Na warte, dir werde ich's zeigen. Den lege ich über den Holzbock. Oh. Wenn du auch nur ein Wort sagst. Oh. Mensch, was ist bloß mit dem Jungen los? Der ist ja ganz blass. Ich muss ihn wieder hochkriegen. Vielleicht hilft ein nasser Lappen. So, hoffentlich hilft das. Du verträgst doch Schläge. Du bist doch ein abgeschlagener Hund. Mann, was soll ich bloß machen? Ich leg ihn mal lieber bei mir aufs Sofa. So, geht's dir jetzt endlich besser? Steh auf, Bub. Mensch, du kannst doch hier nicht liegen bleiben. Wo sind Müller, Meier? Die brauchst du jetzt nicht. Aber die Frau Direktorin. Du spinnst wohl. Steh auf. Geh. Du musst doch gehen können. Mensch, Bub, reiß dich doch zusammen. Sei vernünftig. Komm hoch. Der stirbt mir hier noch unter den Händen weg. Ich muss Hilfe holen. Wo ist bloß die Frau Direktor? Das Kind. Sehen Sie da. Frau Direktor, das Kind. Ein Anfall? Jawohl, ganz richtig, ein Anfall. Ich hab ihn gefunden, den armen Kerl. Geschlagen hat mich der. Komm mal mit raus, Hirbel. Wart mal hier auf den Doktor. Ich muss mal schnell mit Herrn Schoppenstecher sprechen. Worüber die beiden gesprochen haben, erfuhr Hirbel nicht. Prügel jedenfalls hat er von Schoppenstecher nie mehr bekommen. Wir spielen ein Buch, Peter Hertling, das war der Hirbel. In der nächsten Woche liest Annemarie Norden eine Erzählung aus ihrem Buch, was man mit den Sachen so alles machen kann. Und nun unsere musikalische Geschichte vom verzauberten Besen. Polycasts Musik, der Zauberlehrling. Wer möchte nicht mal zaubern? Hokus Pokus aus 1 wird 2. Wer möchte nicht gerne mal das eine oder andere verschwinden lassen? Wupp, um es später unter Beifall wieder aus dem Ärmel eines anderen zu ziehen. Zauberei. Ein alter Menschheitstraum. Götter und Dämonen werden beschworen. Frösche in Prinzen verwandelt. Krankheiten weg oder auch herbeigezaubert. Man erzählt sich Geschichten von Flaschengeistern, Hexen und Feen, von Steinen und Pflanzen mit Zauberkraft und vielem mehr. Nicht ganz einfach. Vieles kann man falsch machen. Und passt der Zauberer nicht auf, kann die Sache schon mal gefährlich werden. Anfänger werden gewarnt. Zaubern muss man üben. Und wer ein Meister werden will, muss eine Menge lernen. Zauberworte, Beschwörungsformeln, Verwandlungen, das Hexen einmal eins. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verlier die 4, aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8. So ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen einmal eins. Jeder kann es mal versuchen. Doch Vorsicht beim Gebrauch. Der französische Komponist Paul Dukas hat Musik geschrieben, die eine Geschichte aus der Welt der Zauberei erzählt. Die Abenteuer eines unvorsichtigen Zauberlehrlings. Ein tiefer, dunkler Wald. Ein uraltes, geheimnisvolles Haus. Das Haus des Hexenmeisters. Im Augenblick ist nur sein Lehrling da und er hat Langeweile. Auf keinen Fall soll er etwas zaubern, hat der Meister gesagt. Nur die Fledermaus füttern und Abendbrot machen. Aber eigentlich könnte er doch auch... Ja, ein Bad nehmen mit viel Wasser und Schaum. Na, und das Wasser? Das könnte doch der Besen holen. Eine kleine Zauberei. Dagegen hat der Meister sicher nichts. Also den Zauberspruch. Ob es klappt? Da. Der Besen richtet sich auf, bekommt Arme und Beine, macht einen Schritt vorwärts, nimmt zwei Wassereimer und marschiert los. Die Treppe hinunter. Raus aus dem Haus. Einen kleinen Pfad entlang zum nahegelegenen Fluss. Schnell sind die Eimer gefüllt. Und ehe man sich's versieht, ist der Besen zurück und kippt das Wasser mit Schwung in die große Holzwanne. Schon läuft er wieder los. Verschwindet hinter der nächsten Biegung. Und es dauert nicht lange, da schafft er mit wehenden Haaren die nächsten Eimer herbei. Alles klappt wie am Schnürchen. Der Zauberlehrling ist mächtig stolz auf seine Zauberkunst. Übermütig tanzt er durchs ganze Haus. Der Besen aber läuft immer noch. Die Wanne ist fast voll. Hey, du kannst jetzt aufhören, schreit der Zauberlehrling dem Besen hinterher. Ich habe schon genug Wasser für mein Bad. Aufhören, aufhören! Aber was ist denn mit dem Besen los? Der läuft weiter, ist schon unterwegs, um die nächsten Eimer zu holen. Der Zauberlehrling wird unruhig. Das Zauberwort muss her. Aber wie heißt es denn nochmal? Schon ist der Besen wieder zurück. Und jetzt tanzt der durchs Haus. Mit schadenfrohem Grinsen kommt er immer näher. Und unbarmherzig schüttet er noch mehr Wasser in die Wanne. Das Wasser läuft über. Breitet sich auf dem Fußboden aus. Der Zauberlehrling kocht vor Wut. Du gemeiner Besen, pass nur auf, ich krieg dich schon. Wenn's sein muss, auch mit Gewalt. Den Besen kümmert das wenig. Unbeeindruckt macht er sich wieder auf den Weg zum Fluss. Der Zauberlehrling überlegt fieberhaft. Der verrückte Besen muss doch aufzuhalten sein. Zum Teufel nochmal, wie heißt denn bloß der Zauberspruch? Hektisch versucht er alle Sprüche, die ihm einfallen. Keine Wirkung. auch falsch. Nichts hilft. Da packt der Zauberlehrling die Axt. Der Besen ist entzwei. Endlich wieder Ruhe. Aber was ist das? Ein Teil bewegt sich, richtet sich wieder auf. Jetzt auch das andere. Der Zauber wirkt noch. Schon marschiert der erste Besen wieder los. Auch der zweite. Und jetzt holen beide Besen Wasser. Noch mehr Wasser. Der Zauberlehrling ist entsetzt. Diese verfluchten Feger. Hätte er bloß nie gezaubert. Überall Wasser, dringt in alle Ecken. Nichts ist vor ihm sicher. Da schwimmen die Pantoffeln des Zaubermeisters. Dort der Fressnapf der Fledermaus. Der Zauberlehrling weiß nicht mehr ein noch aus. Verzweifelt ruft er um Hilfe. Doch es nützt nichts. Die Besen laufen, gnadenlos, unaufhaltsam. Ohne zu zögern kippen sie Eimer um Eimer Wasser in die Fluten. Dem Zauberlehrling geht's an den Kragen. Das Wasser reißt ihn mit. Spült ihn die Treppe hinunter. Er droht zu ertrinken. Doch da kommt der Hexenmeister zurück. Schon von Weitem sieht er das Unheil. So schnell er kann, nähert er sich dem Haus. Und mit dem richtigen Zauberwort? Beendet er den Spuk. Aus. Vorbei. Das Wasser ist verschwunden. Der Besen steht stocksteif in der Ecke. Alles ist wieder so, wie es war. Nur ein tropfnasser Zauberlehrling mit einem sehr schlechten Gewissen bittet leise um Verzeihung. Ja, das war unsere zweite Geschichte, die Geschichte vom Zauberlehrling, musikalisch erzählt. Und nun ein weiteres Kapitel aus dem Museumsdorf in Kloppenburg. Morgens um 4 Uhr kamen wir vom Ball, Pfingsten war das. Und mein Vater, der stand schon hier vor dem Hause. Er sagte, Jungs, ich möchte so flink umtrecken. Da war die höchste Zeit, wir möchten nur so, sonst kriege ich das ja gar nicht fertig. Das war die Stimme vom Schuhmachermeister Fritz Volkmann aus Döttlingen in Südoldenburg. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1962. Damals war Herr Volkmann 85 Jahre alt. Er hatte sich nach langem, arbeitsreichem Leben zur Ruhe gesetzt und seine Schuhmacherwerkstatt mit der gesamten Einrichtung dem Museumsdorf in Kloppenburg vermacht. Man kann die Werkstatt dort heute noch besichtigen. Herr Volkmann ist inzwischen hochbetagt verstorben. Ein Gespräch jedoch, das Dr. Ottenjan, der Leiter des Museumsdorfs in Kloppenburg, 1962 mit ihm geführt hat, ist auf Tonband überliefert. Leider für viele Hörer unverständlich, da Herr Volkmann vorwiegend Oldenburger Platt sprach. Wir haben deshalb die Originalaufnahme als Vorlage für ein Hörspiel genommen. In der Sache und im Ablauf der Geschichte ist nichts verändert. Schuhmachermeister Volkmann, 1962, erinnert sich an ein Erlebnis kurz vor der Jahrhundertwende. Das war in meinem letzten Lehrjahr, Pfingsten 1896. Zum Gesellen fehlte mir bloß noch das Gesellenstück. Und zum Gesellenstück, da fehlten mir genau 12 Taler. So viel kostete das Material, echtes, ausgesuchtes Boxkalfleder. So ein Gesellenstück soll ja was herzeigen, nicht? In Gedanken war es schon fertig. Ein paar erste Klasse hochmoderne Schnürstiefel maßgefertigt. Und damit die Döttlinger die Prachtstiefel auch bald in ihrer ganzen Herrlichkeit bewundern konnten, pries ich ihnen damals Pfingsten 1896 lose an. Im Saal von unserem Dorfgasthof beim großen Pfingstball. Lose, Leute! Kauft Lose für mein Gesellenstück! Oh, kick den los. Jedes Los! Mann bloß! Ein Groschen! Für man bloßen Groschen kann, wer Glück hat, mein Gesellenstück gewinnen. Ein paar erste Klasse, hochmoderne Schnürstiefeln. Aus echtem, ausgesuchtem Qualität aus Boxkalfleder. Maßgefertigt, Leute, für man bloßen Groschen. Ja, nun mal nicht so drängeln, ihr kriegt alle eins. Das war so Sitte damals. Lose fürs Gesellenstück verkaufen. Na ja, man musste sich zu helfen wissen. Lohn gab's ja nicht für einen Lehrling damals. Ich hatte wenigstens noch gute Kost, weil ich bei meinem Vater in die Lehre ging. Aber Geld fürs Gesellenstück rückte der auch nicht raus. Das musste ich mir schon wie alle anderen Lehrlinge selbst beschaffen. Auf dem Pfingstball damals, da ging die Lose weg wie warmes Semmeln. Zuerst half mir noch Bernhard Wolf beim Losverkaufen. Bernhard, das war ja Vaters einziger Geselle, Mecklenburger von Geburt. Er war ein paar Jahre vorher auf der Wanderschaft bei uns in Döttlingen hängen geblieben. Ich höre ihn ja heute noch singen. Trina, komm mal für die Tür, kick mal ein bisschen rot. Trina, komm mal für die Tür, kick mal ein bisschen rot. Ich will dir was nies vertellen und du bist meine Brot. Ich will dir was nies vertellen und du bist meine Brot. Trina, damit war eine gewisse Katharina gemeint. Großmarkt beim Bauern Kordig im Nachbardorf Sage. Die spielt in der Geschichte später noch eine Rolle. Aber zunächst mal spielen andere eine Rolle. So ein Stadtmensch, feiner, brauner Anzug mit Krawatte, der war aus Wildeshausen zu unserem Pfingstball gekommen. Ich war zufällig in der Nähe, als Herr Bernhard nach dem Polka ansprach. Kamerad, ich bin der Inspektor Kassenbrock von der Benneckschen Militärschuhfabrik in Wildeshausen. Sie sind auch Schuhmachergeselle. Ja. Ich hätte Sie gern mal einen Augenblick gesprochen, Kamerad. Ja, ist gut. Mehr hörte ich nicht. Ein Augenblick später verschwanden die beiden vom Tanzboden in die Gaststube. Erst lange nach Mitternacht kam Bernhard auf den Saal zurück. Mit einem Gesicht wie einer, der gerade in der Lotterie gewonnen hatte, nicht? Und was tut er? Er spendiert der Trina ein Glas Bowle. Nicht, dass er ein Knicker war, der Bernhard. Nee, aber ein Glas Bowle von seinen 3 Mark Wochenlohn. Da musste was dahinter stecken. Steckt er auch. Aber zu wissen kriegte ich das erst eine ganze Weile später. Morgens früh, so ein bisschen nach 3:30, stiefelten wir, hundemüde wie wir waren, Richtung Bett. Wir konnten schon unser Haus sehen. Da fing Bernhard plötzlich wieder an zu singen. Meister, komm mal für die Tür, kick mal ein bisschen rot. Meister, komm mal für die Tür, kick mal ein bisschen rot. Ich will die wat nies vertellen, dort trägst ne lange Snut. Ich will die wat nies vertellen, dort trägst ne lange Snut. Aber die lange Snut, das lange Gesicht, das zogen wir dann, Bernhard und ich. Weil nämlich, als wir unsere Matratzen ansteuerten, uns der Meister in die Quere kam, mein Vater. Na endlich, ihr Nachtvögel. Ich hab über 30 Lose. Erzählen kannst du unterwegs, Jung. Erstmal steckt ihr jetzt eure Nasen in die Schüssel mit Wasser, klar? Damit ihr wieder munter werdet, klar? Und dann raus aus den Sonntagsplünden und rein in die Arbeitsklamotten. Rein in die Falle wäre mir lieber, Meister. Das kann ich mir müde, denken. Also müde. Da hilft bloß noch eins, schlafen. Ach ja, man, wenigstens eine Stunde, Pfarrer. Hättet ihr früher nach Haus kommen müssen. Nu ist dazu keine Zeit mehr. Schlag 7 bei Cording, das war abgemacht. Schlag 7. Sonst schaffen wir die Arbeit nicht bis heute Abend. Nun mal los, los, los, los. Fix, fix. Ja, so ein ich lade inzwischen schon mal die Sachen auf die Karre. Ausschlafen, Fing. Hilft nichts, Bernhard. Tja, und so gab's denn statt Schlaf eine Schüssel Wasser eiskalt ins Gesicht. Schlag 7 Uhr, da sollten wir schon beim Bauern Cording unseren Schustertisch aufstellen. Dieser Cording, August Cording, hatte seinen Hof in Sage, gut 12 Kilometer von uns weg. Das war mit unserer vollbeladenen Schusterkarre unter 3 Stunden nicht zu schaffen. Pferd und Wagen konnte sich so ein kleiner Landschuhmacher ja nicht leisten damals. Wir machten jede Tour zu Fuß, mit Sack und Pack. Mit Dreibeinstühlen, Schustertisch, dem ganzen Krimskram bis zum kleinsten Nagel. Tja, nur wundert sich vielleicht manch einer heutzutage, warum wir unsere Arbeit bei der Kundschaft machen und nicht zu Hause in der Werkstatt. Tja, das war früher auf dem platten Land im Oldenburgischen so Sitte. Wenn auf einen von den großen Höfen neues Schuhzeug fällig war und altes ausgebessert werden sollte, dann kam der Bauer zu meinem Vater und sagte: Volkmann? Das ist mir wieder an die Tiet. Auf dem Cordinghof in Sage, damals hatte sich ein ganzer Berg von Schuhzeug angesammelt. Alles, was der Bauer und seine Leute, die Knechte, Mägde und Tagelöhner übers Jahr krumm und schief gelaufen hatten. Bernhard krempelte sich gleich die Ärmel hoch, als er den Haufen sah. Vater nahm inzwischen Maß bei Bauer Cording für ein paar neue Schaftstiefeln. Die sollten auch bis abends fertig sein. Und auch noch ein paar Schuhe für die Bäuerin. Und wenn nun einer nach dem Lohn fragt, was wir für die Arbeit kriegten, tja, Lohn kriegten wir überhaupt keinen. Jedenfalls kein bares Geld. Vater stand nämlich bei Cording in der Kreide. Das war so. Nur von seinem Handwerk konnte so ein Dorfschuhmacher schlecht leben. Und darum hatte er meistens noch eine kleine Landwirtschaft nebenbei. So eine Kuh, 2 Schweine, ein paar Hühner und einen Acker. Ein Pferd, das lohnte nicht, das war zu teuer. Kaum billiger, sich einen zu mieten, wenn man seinen Acker pflügen wollte. Ja, und das hat der Vater getan. Er hatte sich von Cording einen Gaul gemietet. Auch nicht gegen bar, nee. Cording hatte gesagt: Volkmann, das ist mir wieder an die Tiet. Und so konnten wir den Mietpreis abarbeiten. Pferd gegen Schuhe. Das machten wir fast jedes Jahr so. Mal mit Cording, mal mit einem anderen Bauern, je nachdem. Warum mir dieser Tag bei Cording nach dem Pfingstball 1896 so besonders in Erinnerung geblieben ist? Tja, das kommt nur. Wir hatten eben mit der Arbeit angefangen. Da steht mit dem Mal die Großmark Katharina vor uns. Trina, in der Hand ihre schief getanzten Sonntagsschuhe. Die hält sie Bernhard unter die Nase. Da setzt man auch gleich neue Hacken unter, Bernhard. Ach, Trina. Ja, wenn du erst in Wildeshausen bist, in der Fabrik, machst ja doch bloß noch Soldatenstiefeln. Peng. Das schlug bei Vater ein wie ein Zickzackblitz. Wildeshausen, Fabrik, Soldatenstiefel. Da konnte er sich schnell ein Vers drauf machen, nicht? Er fragte Bernhard nur: Du willst in die Fabrik? Zum Ersten fange ich an. Schmeckt dir unser Essen nicht mehr? Ich krieg da 9 Mark Lohn die Woche. So. Und eine geregelte Arbeitszeit. Von morgens 7 bis abends 6. Eine halbe Stunde Mittag, sonntags frei. Da gönn ich dir keine Pause mittags. Die Fabrik besorgt mir auch eine eigene Kammer. Puh, du bestimmt nicht für umsonst. 8 Mark den Monat, sagt der Inspektor. So. Dann schwimmst du ja nun bald in Geld, was? Vater musste das alles erst mal verdauen. 9 Mark Lohn die Woche, damit konnte er nicht konkurrieren. Und eine eigene Kammer konnte er Bernhard auch nicht bieten, so eng wie wir lebten. Bernhard schlief in einem Wandbett in der guten Stube. Eine Kammer für einen Gesellen, oder hätten wir ja anbauen müssen. Dazu fehlte das Geld. Das war ja nicht wie heute. Eine Menge zu tun, eine gute Kasse. Ja, zu tun. Zu tun hatten wir genug. Ein tüchtiger Geselle war da gar nicht zu entbehren. Aber in die Kasse kleckerten bei aller Schufterei bloß Pfennige und Groschen. Ja, so ein Kleinvieh macht ja auch Mist. War aber nicht genug, um mit so einer Militärschuhfabrik mithalten zu können. In Wildeshausen hatten sie damals gleich zwei von diesen Fabriken. Über 200 Gesellen arbeiteten da an den Maschinen. Und die meisten kamen wie Bernhard aus der ländlichen Schuhmacherei. Oh ja, das war schwer für Vater Bernhard umzustimmen. Trotzdem, er versuchte es. Soldatenstiefel machen. Weißt du, was dir blüht in der Fabrik? Weißt du das? Dann stellen sie dich an irgendeine Walkmaschine oder so eine Stanzmaschine. Dann machst du keine Schuhe mehr. Da stanzt du bloß noch Sohlen aus, von morgens früh bis abends spät. Nichts anderes als noch eine Sohle, noch eine Sohle, noch eine Sohle, noch eine Sohle. Nach einem Vierteljahr, dann bist du dann rammdösig. Aber ich kann mir was auf die hohe Kante legen und später vielleicht mal eine eigene Werkstatt. Ja, du schwimmst ja bald in Geld, nicht? Wovon denn auf die Kante legen, was? Hast du dein Essen, Trinken frei in der Fabrik? Och, ich brauch nicht viel. Ja, von Luft allein kannst du auch nicht leben. Hier hast du freie Kost. 6 Mark mehr sind 6 Mark mehr in der Woche. Ach, die Hälfte davon geht bestimmt für Essen, Trinken drauf. Sind immer noch 3 Mark mehr. So? Und was gibst du alles auf? Für die 3 Mark? Bei uns gehörst du zur Familie. Ja. Ja, und in der Fabrik, da bist du bloß eine Nummer. Weiter nix, eine Nummer. Du, das überleg dir mal. Hab ich mir schon überlegt. Wenn du mir 1 Taler drauflegst, bleib ich hier. Statt 3 Mark, 6 Mark in der Woche. Hab ich denn eine Geldkuh im Stall? Ich zahl dir, was ich kann. Mehr kann ich nicht. Das weißt du. Bernhard sagte darauf nichts mehr. Den Rest des Tages schwiegen er und Vater sich an. 13 Stunden dauerte der Arbeitstag für uns, bis 10 Uhr abends. Dann hatten wir alles Schuhwerk auf dem Cordinghof besohlt, genäht, geflickt, geleimt. Und der Bauer und die Bäuerin strahlten über ihre neuen Schuhe. Cording, der steckte Vater eine dicke Zigarre zu und sagte: So, Volkmann, nun sind wir quitt. Ich nutzte Cordings gute Laune aus und verkaufte ihm und der Großmartrina noch schnell je 1 von meinen Losen. Dann ging's zurück nach Döttling. Ja, als wir zu Hause ankamen, waren Bernhard und ich genau 43 Stunden in einer Tour auf dem Bein gewesen. 43 Stunden, ja, so war das damals, ja. Dann schliefen wir natürlich wie die Murmeltiere. 4,5 Stunden. Dann begann schon wieder der neue Arbeitstag. 3 Tage später kroch Bernhard zum letzten Mal aus dem Wandbett in der guten Stube. Mit ihm verschwand ein Stück von unserer Familie. Vater sagte bloß: Na, Bernhard, lass dir die Fabrikluft mal schmecken. Und ich sagte: Kaufst du mir noch ein Los ab, Bernhard? Mach ich, Junge. 2 sogar. Ich brauche ja nun nicht mehr knickerig zu sein. Ja. Hier, ich schwimm ja bald im Geld. Reich ist Bernhard nicht geworden. Das mit der eigenen Werkstatt blieb man bloß ein schöner Traum. Den träumten viele damals, über Fabrikarbeit zum eigenen Kleinbetrieb. Immer mehr Gesellen zog es in die Stadt an die Maschinen. Vater machte sich wenig Hoffnung, Ersatz für Bernhard zu finden. Die Arbeit wuchs uns beiden über den Kopf. Das ging natürlich auf die Stimmung. Seit Bernhard weg war, wurde bei uns nicht mehr gesungen. Bis eines Abends, Mitte Juli, und der da an zu singen fing, das war ich. Vater, kick mal für die Tür, du hast einen jungen Mann. Hey, sech dat he kein Arbeit hat und dat he schustern kann, jo kann. Hey, sech dat he kein Arbeit hat und dat he schustern kann. Adolf hieß der junge Mann vor unserer Tür. Ein wandernder Schuhmachergeselle aus Ostpreußen. Vater machte bei ihm gleich die Knieprobe. Das heißt, er versuchte, mit dem Schustermesser die Haut über Adolfs Knie aufzuritzen. Denn ein Schuhmacher, der immer fleißig seinem Handwerk nachgegangen war, musste auf den Knien eine harte Doppelhaut haben. So hart und dick, dass sie sich mit einem Schustermesser nicht aufritzen ließ. Adolf zuckte mit keiner Wimper, als Vater die Probe bei ihm machte. Und dann sagte Vater: Ist gut, kann's bleiben. 3 Mark Lohn die Woche, freie Kost, frei Logis. Hier, meine Hand. Schlag rein. Ein Handschlag? Und das Wandbett in der guten Stube hatte einen neuen Schläfer und wir wieder einen neuen Gesellen. Tja, und nun will ich noch schnell erzählen, wie das mit meinem Gesellenstück war. Am ersten Sonntag im August verloste ich es in unserem Dorfgasthof. Mit verbundenen Augen zog ich aus dem großen Haufen Lose den Gewinner raus. Hier, Leute, das Glückslos. Oh, da bin ich aber neugierig. Der Besitzer dieser Nummer. Du machst das nicht so spannend, Junge. Der Besitzer dieser Nummer kriegt von mir persönlich ein paar erste Klasse hochmoderne Schnürstiefel nach Maß gefertigt. Pass auf, die alte Hühneraugenmeter. Oh, da hätte man was. Ruhe, Leute, Ruhe. Es ist die Nummer 9 und... 9? Nee, das ist eine 3. Die Nummer 53. Hier! Ich habe bloß 52. Und wer hat 53? Hier! Das bin ich! Oh, die Bernhard! Na, der war los, Fritz. Bück dich und nimm Maß. Ja, so kommt ein Schuster auch mal zu ein paar anständigen Stiefeln. Ja. Also, das war ein Ding. Der Gewinner war Bernhard, unser gewesener Geselle. Er bekam mein Gesellenstück. Und das hat er noch über 20 Jahre zu seinem Sonderstat getragen. Ich aber war nun der Geselle Fritz Volkmann, aus dem da 1902 der Meister Volkmann wurde. 1902 übernahm ich die Werkstatt und blieb noch 60 Jahre lang, was schon mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater gewesen waren. Der Dorfschuhmacher von Döttlingen. Ja, der Dorfschuster, ein ländlicher Handwerksbetrieb von 90 Jahren. 90 Jahre, in denen der Mensch seine Umwelt vollständig umgekrempelt hat. Nichts ist mehr so, wie es einmal war und oft über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte unverändert Bestand hatte. Der sogenannte technische Fortschritt hat alles überrollt. Auch ehemals so verschlafene und abgelegene Dörfer und Kleinstädte wie Döttlingen und Wildeshausen. Wollen sich die Bewohner ein Bild machen, wie es in ihrer Gegend früher einmal ausgesehen hat, in den sogenannten guten alten Zeiten, so gibt es meistens nur noch wenige zuverlässige Zeugen, unbestechliche Chronisten ihrer Zeit, wie zum Beispiel den Theologen und Philosophen Dr. Johann Gottfried Hoche, der im Sommer 1798 eine Fußwanderung durch das Bistum Osnabrück und Niedermünster in das Satterland und nach Ostfriesland unternahm. Und diese Wanderung hat er dann auf 526 Druckseiten mit großer Anschaulichkeit beschrieben. In den vorangegangenen Sendungen haben wir als Ergänzung zu den Hörspielen aus dem Buch einige Abschnitte vorgestellt, die sich mit den sozialen und hierarchischen Strukturen in der ländlichen Gesellschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts befassen. Aber J.G. Hoche hat auch sehr eindrucksvoll Landschaften beschrieben. Zum Beispiel die südoldenburgische Heimat des Döttlinger Dorfschusters Volkmann. Der ganze Strich Landes von Quackenbrück aus über Vechta, Kloppenburg, Wildeshausen, Friseuta bis an die Söste, von da über die Ems und wieder an der Hase hinauf, gehört zu den schlechtesten in ganz Deutschland. Man glaubt, in den Steppen von Sibirien zu sein, wenn man die Heide durchwatet und vor sich den Wind mit Bergen oder Hügeln spielen sieht. Alles ist öde und still. Nicht ein Vogel singt sein Morgenlied und ergötzt das Ohr des Wanderers. Nicht ein Baum, nicht einmal ein Busch bietet ihm Schatten dar. Nicht ein Tal nimmt ihn auf, in welchem er lieblich träumte, was jenseits sei. Nicht ein grüner Hügel gewährt ihm einen fröhlichen Überblick romantischer Szenen. Halb verdorrte Birken oder Kiefern, die dem Auge in der Ferne eine Leichenfarbe zeigen. Vertiefungen von Torfmoor greifen widrig in seine Empfindungen ein. Der Horizont ist beschränkt, die blauen Wolken scheinen sich in der Heide zu verlieren. Man sieht sie in der Ferne für Berge an, die sich immer weiter zurückziehen, je näher man kommt. Bald wandelt man auf einem schwankenden Boden. Bald hat man Mühe, den Fuß aus tiefem Sande zu erheben. Dann geht man durch ein halb verhungertes Getreide auf einem Acker, der der Heide geraubt wurde, und nähert sich einem Dörfchen, wo dies Bild noch grellere Farben findet. Die Schöpfung scheint hier wahrhaftig noch unvollendet zu sein. Wenn man einige Meilen in diesem Lande gewandert ist, so freut man sich, am fernen Horizonte einige Bauernhütten zu sehen. Kommt man näher, so stehen sie einsam und verlassen. Nicht einmal Bäume umgeben sie zum Schutz gegen Stürme, wie man es sonst überall in Westfalen erblickt. Höchstens Birkenreiser stehen auf dem aufgeworfenen Graben, zum Beweis für die Einwohner, wie grünes Laub im Sommer aussieht. Das Dach ruht beinahe auf der Heide, woraus es selbst auch gemacht ist. Tritt man dann durch die Türe, so findet man eine Hütte beinahe, wie Tacitus sie schildert. Eine Hütte, die keine Bequemlichkeit, nur kärglichen Schutz gegen die Witterung darbietet. Fremde sind den Einwohnern selten Erscheinungen, die sie anstaunen, anglotzen und bewundern. Die kleinen Dörfer liegen meilenweit voneinander entfernt und bestehen aus höchstens 30 Häusern. Manches Dorf hat nur 5 und verdient kaum, ein Dorf genannt zu werden. Ein Prediger behauptete einst, dass das Paradies in der Münsterschen Heide gewesen sei und die jetzige traurige Gestalt dieses Landstrichs von dem Fluche herrühre, der die Sünder traf. Und es ist wahrhaftig so, als läge noch heute ein Fluch über diesem Land. Physische, bürgerliche und geistige Armut ist das Eigentum der Menschen hier. Gesichter ohne Ausdruck, kaum wagend das Auge zu erheben, verraten den inneren Mangel. In Holzschuhen und elenden Kleidern schleichen die Einwohner einher, als schleppen sie das bisschen Leben sich selbst zur Qual durch dürre Heiden bis zu einem besseren Lande. Die Idee eines Paradieses muss ihnen das reizendste Bild der Seligkeit sein. Wie weise ist die Ordnung der Dinge. Die Reize der Welt, ihre Schönheiten und ihre Vergnügen sind diesen Menschen hier vollkommen entzogen. Aber mit ihnen auch der Trieb danach. Sie sehen nur ihre Heide, immer nur die öde, trostlose Heide, ein ganzes Leben lang nichts als Heide. Sie kennen nichts Besseres, haben wohl auch nie von Besserem vernommen. Und darum entbehren sie es leicht und hoffen desto stärker auf die Schönheiten in einer anderen Welt, im Jenseits. Heute in einer Woche, am Freitag, dem 14. Februar, lesen wir noch einmal einen Abschnitt aus Johann Gottfried Hoches Reisebericht vor. Hoche erzählt darin von Begegnungen mit Menschen auf der Heide im Emsland, einer Gegend, in der auch das nächste Hörspiel der Reihe, ein Museumsdorf erzählt Geschichten, spielt. 13 Quadratmeter für 6 Personen. In einem ostfriesischen Landarbeiterhaus 1890-91. Das ist der Titel dieses Hörspiels. Hier noch einmal das Sendedatum: Freitag, 14. Februar ab 15.30 Uhr hier im Schulfunk auf NDR 3. Und mit 2 Volkstänzen aus dem Emsland wollen wir nun unsere halbe Stunde Geschichte am Freitag beschließen. Und jetzt ist es 16 Uhr. Hier auf NDR 3 folgt der Schulfunk für alle. Unsere heutige Sendung hat den Titel »Kein Dach über dem Kopf«. Karin Behlmer hat sich unter Obdachlosen umgesehen. Ich schlafe im Gebüsch. Da habe ich mir eine Plastikplatte übergedeckt, falls Regen kommt, damit es nicht nass wird. Ich habe eine Matratze unter, habe eine Decke, eine große, dicke Wolldecke. Dann werden Sie auch doch leicht krank. Ich war 10 Jahre nicht beim Arzt. Ich habe 10 Jahre keinen Arzt konsultiert. Ich brauche, also so leicht werde ich nicht krank. Weder Erkältungskrankheit noch sonst wär's. Werner L., 34 Jahre alt, gelernter Quartiersmann, schläft im Gebüsch. Er kämpft Tag für Tag, Nacht für Nacht ums nackte Überleben. Der hat doch selbst Schuld. Mir hat in meinem Leben auch niemand etwas geschenkt. Ich musste mir auch alles selbst erarbeiten. Außerdem, es wird immer Menschen geben, die sich in dieser Welt nicht zurechtfinden. Mein Name ist Horst Schulz. Ich wurde geboren 1937 in der Lingolstraße und wurde 1943 eingeschult in der Taubenstraße. Ich kann mich noch genau entsinnen, das war im April. Und wie das auch nun so kommen sollte, wir waren beim ersten Bombenangriff dabei gewesen. Es war 1943 im April und wurden dann ausgebombt mit Phosphor. Ja, und daraufhin wurden wir evakuiert nach Garmisch-Partenkirchen, wo ich dann weiter zur Schule ging. Bis Kriegsende, 45. Und ich kann mich noch entsinnen, ich glaube, am 8. Mai war der Krieg zu Ende. Und am 9. Mai sind wir dann von Garmisch-Partenkirchen zurück nach Hamburg gefahren. Und es gab keine Wohnung und wir wurden dann in ein Barackenlager untergebracht. Ich glaube, das war oben im Bergedorf Wendorf, wo wir dann bis 1948, wie die D-Mark rauskam, blieben. Mein Vater, der ist im Krieg gefallen. Und durch Glück bekamen wir 1948 eine Wohnung in Langhorn, wo ich dann auch weiterhin zur Schule ging. Ich besuchte die mittlere Reife. Wie ich schon erwähnte, mein Vater ist im Krieg umgekommen. Er war bei der Luftwaffe und ich bin der Jüngste von 7. Und sein einziger Wunsch war gewesen, so sagte es immer meine Mutter, lass Horst auch Flugzeugmechaniker werden. Auch Horst Schulz, 48 Jahre alt, gelernter Flugzeugmechaniker, schläft nachts irgendwo. Im Gebüsch, in einer Tiefgarage, in Abbruchhäusern. Auch er kämpft Tag für Tag, Nacht für Nacht ums nackte Überleben. Seit die Zeiten wirtschaftlich merkbar schlechter geworden sind, steigt die Zahl der Räumungsklagen und damit die Zahl der Obdachlosen. Es ist eine weltweite Entwicklung. So leben zum Beispiel in Paris 20.000 Menschen in Hauseingängen, Tiefgaragen oder in verschrotteten Autos. Und in New York gibt es bereits über 50.000 Obdachlose, die nachts mit ihrer noch verbliebenen Habe in Plastiktüten und Pappkartons unter Brücken und in U-Bahn-Schächten leben müssen. Auch in der Bundesrepublik hat der Umfang der Wohnungslosigkeit in den vergangenen 10 Jahren zugenommen. Die Zahl der betroffenen Personen stieg von 70.000 auf über 100.000. Das heißt, in den letzten 10 Jahren wurden 30.000 Menschen, und das entspricht der Einwohnerzahl einer mittleren Kleinstadt, buchstäblich auf die Straße geschickt. Dieses faule Pack, die haben nur keine Lust zu arbeiten. Die haben doch selbst Schuld. Die sollen lieber arbeiten gehen wie jeder vernünftige Mensch und sollen ihre Steuern zahlen. Faules Pack. 3 Jahre bin ich wohnungslos. Und wie ist es dazu gekommen? Ja, ich bin entscheidend, meine Frau ist arbeitslos geworden und dann habe ich meine Frau die Scheidung eingereicht. Und dann musste ich aus der Wohnung raus, weil ich sie nicht mehr halten konnte. Ne? Und wie lange waren Sie verheiratet? 12 Jahre. Aber ich habe vor dem 17 Jahren mit der Frau zusammen gelebt. Und dann ist meine Frau dann ausgezogen. Ich konnte die Wohnung alleine nicht halten von meinem Stempelgeld. Und dann war die Wohnung los. Ne? Also im Grunde war der Einstieg so in diese Wohnungslosigkeit Ihre Arbeitslosigkeit? Ja, das war der Grund dafür. Dann konnte ich die Wohnung nicht mehr halten. Das waren 430 Mark. Und die konnte ich alleine nicht aufbringen, weil meine Frau mitgearbeitet hatte. Ne? Glauben Sie, dass auch die Arbeitslosigkeit im Grunde der Anfang war der Trennung zwischen Ehepartnern? Genau, das war das. Wenn man kein Geld hat und hat keine Arbeit, und dann kommt der Krach und dann ist natürlich Ende. Ne? Dann kann die Frau sich das nicht mehr leisten, was sie gerne leisten möchte. Und dann ist natürlich vorbei, ne? Und dann muss ich ja irgendwo hin. Das Schicksal von Horst G. ist typisch für die meisten alleinstehenden Wohnungslosen. Horst G. ist 58 Jahre alt. Er hat 30 Jahre lang als Kraftfahrer gearbeitet. Seine Firma machte Pleite und im Grunde fing damit alles an. Nach einem langen Arbeitsleben wird Horst G. auf die Straße geschickt. In der Amtssprache heißt das ohne festen Wohnsitz. Die Heime und Obdachlosenasyle, die den Wohnungslosen zugewiesen werden, sind oft belegt, überfüllt oder auch menschenunwürdig. Horst Schulz jedenfalls konnte es im städtischen Obdachlosenasyl nicht aushalten. Ein Sozialarbeiter, Herr Neumann, weist Horst Schulz in ein Obdachlosenasyl ein. Ich sagte zu den Herrn Neumann, sagen Sie, hier, soll ich nun auf die Straße schlafen oder? Nein, sagt er, das haben Sie hier im Bundesrepublik nicht nötig. Er sagt, ich schreibe eine Adresse auf, sagt er, das ist die ABC-Straße, Neustadt ABC-Straße, melden Sie sich, dann können Sie in der im Obdachlosenasyl in Pik-Asch schlafen. Ich sage, hören Sie mal zu, sage ich hier, man kann mir doch nicht zumuten, dass ich da hingehe. Sagt er, doch, gehen Sie mal hin und wir werden Ihnen auch weiterhelfen. Dann kam ich da an. Ich traute meinen Augen nicht. Ich ging hoch im vierten Stock und kam ich in einen Leichensaal rein von 65 Betten. Eingeschnarrt und also die größten Penner in jeder Hinsicht, kann man sagen. Ich dann gleich wieder rausgelaufen. Ich sage, hören Sie mal zu, sage ich hier. Ich sage, das kann man mir nicht zumuten, dass ich hier bleibe. Dann sagt er, hören Sie mal zu, sagt er. Sonst, Sie müssen hier bleiben, sagt er, sonst können wir für Sie nichts tun. Und denken Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen könnte das nicht passieren. Weil wir ja schließlich in einem Sozialstaat leben und unser soziales Netz haben, das jeden, der in Not gerät, wieder auffängt. Wir haben doch das Bundessozialhilfegesetz und können daraus Rechtsansprüche ableiten. Das ist natürlich richtig. Und trotzdem, im Laufe meiner Recherchen zu diesem Thema ist mir persönlich immer klarer geworden, dass auch ich in eine solche Situation kommen könnte. Ich, die ich doch eigentlich in geordneten Verhältnissen lebe. Ich brauche mir nur vorzustellen, ich werde krank oder lange Zeit arbeitslos oder eine Scheidung steht ins Haus. Was dann? Allein könnte ich die Miete nicht mehr aufbringen. Und jeder Vermieter kann eine Wohnung fristlos kündigen, wenn er mehr als 2 Monate keine Miete mehr bekommen hat.